why should it be? You and I should get along so awfully. People are people, so why should it be? You and I should get along so awfully. Ich mag es gern, aber deshalb tue ich's nicht. Ich tue's, weil's ohne die Scheiße nicht I'm An diesem dunklen, bösen Ort fühle ich mich zu Hause. Hier gehöre ich her. Fuck you. We'll be right back. Bam, bam, bam.